Davor habe ich auch Angst, glaube ich. Ja, dir auch. Und diese Angst ist ja leider begründet. Die ist sehr begründet. Weißt du, denn dann wird sich zeigen, dass diese alten Verbrecher sagen, wir haben nur einen kleinen Anlauf genommen in die Liberalität, ja, ja, damit wir euch besser platt machen können. Aber ob sie das können, das hängt natürlich zum Glück nicht nur von ihnen ab, sondern von den Menschen, die jetzt auf der Straße sind. Und aber auch von der Sowjetunion. Also das ist doch klar wie Kloßbrühe. Ohne die Änderung in der Sowjetunion, ohne dass die sowjetischen Panzer nicht mehr im Hintergrund stehen, Gorbatschow hat es, glaube ich, doch selber gesagt, ne? Ja. Im Falle einer Konfliktsituation werden wir nicht wieder den Schweinehund, den Mörder machen. Wie heißt es, den Bluthund machen, hat Noske gesagt. Ja? Mhm. Weißt du, ich habe gestern Abend, als wir hier zusammensaßen mit der Mischka Slavutskaya, das ist doch diese deutsche Kommunistin, die 20 Jahre im Lager im Gulag war, zusammen mit der Witwe von Bucharin. Weißt du? Ja. Sie waren gestern hier bei uns und wir haben uns unterhalten über alles. Ja. Und ach, da habe ich gedacht, wenn die sowjetischen Panzer, die von denen immer, immer, immer wieder geredet wurde und geredet werden musste, 1953, 56, 68, wenn die jetzt zum Beispiel da stehen würden, nicht nur, dass man sagt, die tun euch nichts, sondern sie stehen euch vielleicht bei, falls irgendwelche Leute durchdrehen und glauben, sie müssten nochmal wieder den großen Hammer rausholen, dann wäre doch sozusagen die Besetzung der DDR durch die Rote Armee, die ja immer noch anhält, ein Segen. Das stimmt. Aber weißt du, Wolf, was auch ein ganz tolles Gefühl ist, dass man jetzt hier sitzt und denkt, und wenn alles schief geht und sie schmeißen dich raus, mein Gott, dann gehst du vielleicht mal nach Warschau oder nach Budapest. Ja. Du musst nicht nach Hamburg gehen, verstehst du? Ach, das habe ich auch gedacht. Vor 13 Jahren habe ich gedacht, wenn ich doch wenigstens in den Osten ausgebürgert werde, dann komme ich zwar in ein Land, dessen Sprache ich noch nicht kann. Und das ist für einen Schriftsteller schwer. Aber in eine Gesellschaft, die ich kenne. Ja. Ha! Also es ist alles wirklich ganz hoffnungsvoll. Ja, aber wie ist denn das jetzt, Bärbel? Ja. Müsst ihr immer noch durch die Oder schwimmen, um mal eben nach Warschau zu kommen? Oder bleibt man da trocken? Wahrscheinlich bleibt man nicht trocken, aber irgendwie kommt man schon hin, das denke ich mir schon. Ja, ja, aber ich meine, die Grenze ist doch jetzt rundherum dicht. Ja, aber ich meine, das haben doch schon immer Leute geschafft, seit 40 Jahren über die Grenze zu kommen. Naja, das kommt darauf an, wie sie bewacht wird. Ja, aber... Und es ist ja so ungesund, wenn man erschossen wird, Mensch. Ja, nee, so schlimm ist es, glaube ich, nicht an den Grenzen. Aber das ist doch trotzdem eine ganz andere Situation, verstehst du, das im Kopf zu haben alleine schon. Das ist ja so unwahrscheinlich, dass man sich sagt, es ist nur noch so ein kleiner Rest auf dieser Landkarte, ja? Ja. Und der muss sich bewegen und vielleicht, er ist gezwungen worden, sich zu bewegen. Wenn niemand von alleine auf die Idee gekommen ist, Reformen zu machen, das haben wir ja nun erlebt in der letzten Zeit. Dazu musste ja erst was passieren. Ja. Und es ist was passiert und man hat darauf reagiert. Klar. Und beweisen, wie weit man das wirklich als Zeichen sieht, dass Veränderungen sein müssen. Dafür muss es Beweise geben. Und so ein Beweis bist unter anderem auch du, ja? Und ich finde, dass die Beweise liegen auf der Hand, ja? Was alles gemacht wurde in den letzten Jahren und wie viele Leute irgendwie gelitten haben, weil sie irgendetwas Eigenes wollten, ja? Ja. Und man muss irgendwie... Na klar. Ja, die müssen Konsequenzen ziehen. Und Bärbel, ja, wie es in der Bibel heißt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ja. Und nicht an den Sprechblasen, die aus den Mündern quellen.